Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Die Rabe. Es war einmal eine Königin, die hatte ein Töchterchen, das war noch klein und musste noch auf dem Arm getragen werden. Zu einer Zeit war das Kind unartig, und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie hielt nicht Ruhe. Da ward sie ungeduldig, und weil die Raben so um das Schloss herumflogen, öffnete sie das Fenster und sagte: »Ich wollte, du wärst eine Rabe und flögest fort, dann hätte ich Ruhe.« Kaum hatte sie das Wort gesagt, so war das Kind in eine Rabe verwandelt und flog von ihrem Arm zum Fenster hinaus. Sie flog aber in einen dunklen Wald und blieb lange Zeit darin, und die Eltern hörten nichts von ihr. Danach führte einmal einen Mann seinen Weg in diesen Wald. Der hörte die Rabe rufen und ging der Stimme nach. Und als er näher kam, sprach die Rabe: »Ich bin eine Königstochter von Geburt und bin verwünscht worden. Du aber kannst mich erlösen.« »Was soll ich tun?« fragte er. Sie sagte: »Geh weiter in den Wald. Du wirst ein Haus finden. Darin sitzt eine alte Frau. Die wird dir Essen und Trinken reichen, aber du darfst nichts nehmen. Wenn du etwas issest oder trinkst, so verfällst du in einen Schlaf und kannst du mich nicht erlösen. Im Garten hinter dem Haus ist eine große Lohhucke. Darauf sollst du stehen und mich erwarten. 3 Tage lang komme ich jeden Mittag um 2 Uhr zu dir in einem Wagen. Der erste ist mit 4 weißen Hengsten bespannt, dann mit 4 roten und zuletzt mit 4 schwarzen. Wenn du aber nicht wach bist, sondern schläfst, so werde ich nicht erlöst.« Der Mann versprach, alles zu tun, was sie verlangt hatte. Die Rabe aber sagte: »Ach, ich weiß schon, du wirst mich nicht erlösen. Du nimmst etwas von der Frau.« Da versprach der Mann noch einmal, er wollte gewiss nichts anrühren, weder von dem Essen noch von dem Trinken. Wie er aber in das Haus kam, trat die alte Frau zu ihm und sagte: »Armer Mann, ihr seid abgemattet. Kommt und erquickt euch, esset und trinket.« »Nein«, sagte der Mann, »ich will nicht essen und nicht trinken.« Sie ließ ihm aber keine Ruhe und sprach: »Wenn ihr da nicht essen wollt, so tut einen Zug aus dem Glas. Einmal ist kein Mal.« Da ließ er sich überreden und trank. Nachmittags gegen 2 Uhr ging er hinaus in den Garten auf die Lohhucke und wollte auf die Rabe warten. Wie er da stand, ward er auf einmal so müde und konnte es nicht überwinden und legte sich ein wenig nieder, doch er wollte nicht schlafen. Aber kaum hatte er sich hingestreckt, so fielen ihm die Augen von selber zu und er schlief ein und schlief so fest, dass ihn nichts auf der Welt hätte erwecken können. Um 2 Uhr kam die Rabe mit 4 weißen Hengsten gefahren, aber sie war schon voller Trauer und sprach: »Ich weiß, dass er schläft.« Und als sie in den Garten kam, da lag er auch auf der Lohhucke und schlief. Sie stieg aus dem Wagen, ging zu ihm und schüttelte ihn und rief ihn an, aber er erwachte nicht. Am anderen Tag, zur Mittagszeit, kam die alte Frau wieder und brachte ihm Essen und Trinken, aber er wollte es nicht annehmen. Doch sie ließ ihm keine Ruhe und redete ihm so lange zu, bis er wieder einen Zug aus dem Glase tat. Gegen 2 Uhr ging er in den Garten auf die Lohhucke und wollte auf die Rabe warten, da empfand er auf einmal so große Müdigkeit, dass seine Glieder ihn nicht mehr hielten. Er konnte sich nicht helfen, musste sich legen und fiel in einen tiefen Schlaf. Als die Rabe daherfuhr mit 4 braunen Hengsten, war sie schon voller Trauer und sagte: »Ich weiß, dass er schläft.« Sie ging zu ihm hin, aber er lag da im Schlaf und war nicht zu erwecken. Am anderen Tag sagte die alte Frau, was das wäre, er äße und trinke nicht, ob er sterben wolle. Er antwortete: